Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bäckerfaust. Ach, wie wunderschön muckelig ist das hier. Ein wunderbares Fleckchen Erde mit wunderbarer Musik. Eine engelsgleiche Kinderstimme singt uns diesen Sommertag hier im Schwimmbad ein. Es ist wunderschön. Richtig. Heute mal was ganz Außergewöhnliches von uns. Wir dachten uns, das Wetter ist so toll und wir wollten nicht im Studio hocken, sondern wir wollten einfach mal raus in die Natur gehen. Wir wollten den Sommer genießen und so sind wir hier im Schwimmbad gelandet mit unserer neuen Technik. Es ist wunderbar. Ich glaube, es könnte funktionieren diesmal ohne Probleme. Aber es hat natürlich ein bisschen Ungewissheit, denn ja, alles ist so auf Probe eingestellt und wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Es wird funktionieren, genauso wie es jedes Mal funktioniert. Richtig. Und harmoniert hat mit uns. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, vielleicht passiert ja was völlig Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche ist schon, dass wir hier ja in einem Schwimmbad sind, was ja recht dürflich gehalten ist, weil ich fand es wunderbar, als ich gerade Bier geholt habe am Stand, dass ich irgendwie um mich herum bemerkt habe, dass jeder gar nicht mehr bestellen muss, sondern jeder sein Stammgetränk bekommt und jeder mit Vornamen angesprochen wird. Ich kam mir schon ganz komisch vor, dass so ich noch nicht in diese hier. Gruppe gehöre. Und du wirst auch ausgegrenzt, denke ich mal. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ja alles ganz liebevoll. Aber ich hoffe nur eines Tages zu der Elite zu gehören, die nicht mehr bestellen muss, dass sie 3 Bier haben will und einen kurzen. Also ich sag mal, wenn wir jetzt öfter hier sind, glaube ich, klappt das ganz schnell. Was wir hier übrigens hören, liebe Zuhörer, ist Ida Sommervisa. Für mich das schwedische Sommerlied schlechthin. Wer kennt sie nicht, die Michel-Filme? Und ja, da ich mich kurz vorm Urlaub befinde, muss ich sagen, ist das für mich so eine wundervolle Einstimmung in die Urlaubszeit. Sag's bitte nochmal, wovor befindest du dich? Ich befinde mich kurz vorm Urlaub, ja. Das ist wunderschön. Es freut mich auch sehr für dich, dass ich hier weiterhin 8 Wochen lang im Studio schwitzen muss und du irgendwo in Schweden am Strand liegst. Das tut mir leid, aber ich denke natürlich an dich. Immer wieder. Ja, es tut weh, aber es lindert etwas den Schmerz, dich in meinem Geist mit mir rumtragen zu dürfen. Ja, und du und ihr da draußen, ihr könnt mich natürlich auch immer wieder bei uns am Podcast hören, nicht wahr? Ja, sag mal an, was ist denn heute überhaupt das Thema zu unserem Podcast? Ja, Sommer, Sonne, was liegt da näher? Kaktus, richtig. Nein, wir haben uns heute überlegt, wir wollen mal über das Thema Sommer und natürlich Sommer und Musik sprechen. Und ich habe da ein bisschen recherchiert zu und muss sagen, da gibt es ja ganz verrückte Sommerhits. Ich habe erst darüber nachgedacht, mal so ein paar Sommerhits zu spielen und ich dachte mir dann, nee, komm, lass es. Interessant ist es, dass die meisten Künstler, die Sommerhits hatten, meist auch One-Hit-Wonder geblieben sind. Das habe ich nämlich auch das festgestellt. Unfassbar. Ja, ja, ja. Ich habe heute noch Macarena. Hast du im Petto? Habe ich nicht, ja, ich habe es nicht mitgebracht. Ich habe es runtergeladen und dann dachte ich mir, ach komm, ach nee, die hatten ihre Chance. Und die haben sie auch genutzt. Ja. Ich glaube, da sind schon ordentlich Millionen in die Plattenfirma eingelaufen. Ja, ja, ja, ja. Und also wir kriegen diese Lieder auch nie wieder aus dem Ohr. Ne? Das ist beeindruckend. Aber ich glaube, wir starten wahrscheinlich wie immer mit Ronnys Lexikon. Wir starten mit einer kleinen Definition. Ich habe mich ein ganz klein wenig auf den Sommer vorbereitet, indem ich mal wieder nach einer Definition recherchiert habe. Und das meiste werdet ihr wissen. Also wer ein bisschen in der Schule aufgepasst hat und ich völlig ganz außen am Fenster saß, der wird es wissen. Der Sommer ist eine Jahreszeit, ganz klar. Bei uns auf der Nordhalbkugel beginnt die an 3 unterschiedlichen Tagen, also das heißt am 20., 21. oder 22.6. und sie endet am 22. oder 23. September. Ja, und damit ist der Sommer im Moment noch ganz frisch und ganz neu. Das ist eigentlich sehr schön. Das heißt, es liegen noch 2 Monate vor uns. Ja, das Buch hat auf jeden Fall noch ein paar Seiten, die es gilt zu entdecken. Richtig, richtig. Jetzt stelle ich dir die Frage, weißt du überhaupt, und das gehört auch noch zur Definition, weißt du überhaupt, warum es zu dieser Jahreszeit kommt? Warum? Warum, ja. Warum? Weil die Erde so steht, wie sie steht und dadurch bei uns Sommer ist und bei anderen Winter. Ah, fantastisch. Ja, ja, genau. Es hat, sensationell. Ja, es hat was mit der Erdachse zu tun. Ne? Die ist ein bisschen verschoben. Wenn mich nicht alles täuscht, um 23 Grad. Und wenn sich die Sonne dann, wenn sich die Sonne um die Erde dreht. Nein, wenn sich die Erde um die Sonne dreht, dann hat die eine Halbkugel Sommer und die andere Winter. Ich dachte mir, vielleicht ist das nochmal erwähnenswert, wer es vergessen hat, weil wir sind ja nun auch nicht mehr... Also das heißt quasi, während wir hier im Schwimmbad liegen und hören Macarena, essen eine Tüte Pommes, ist auf der anderen Erdhälfte quasi gerade wieder The Cure-Zeit und man ergötzt sich an den dunklen Tagen. Ja, vielleicht Weihnachtsmarkt und man isst eine Tüte oder Pommes, das, ne? Aber ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich weltweit trotz Wetterverhältnissen gleich, der 24.12. Ich denke schon. Nur gut, ich glaube, es gibt ein paar Kulturkreise, in denen ist das Geschenke-Thema ein anderes. Ich glaube, auf Island ist das was ganz Komisches. Ich glaube, da gibt es ganz viele Geschenke in dem Zeitraum vor Weihnachten oder im Dezember. Aber egal, wie das zu Weihnachten ist, wir sind ja im Sommer. Vielleicht bleiben wir auch erstmal im eigentlich Sommer. Eigentlich geht es ja wahrscheinlich dann doch auch wieder um Musik. Es soll um Musik gehen. Und jetzt frage ich dich, hast du uns was Schönes mitgebracht? Du willst schon den ersten Hit hören. Das wäre toll. Willst du eher ein Lied, ein aktuelles Sommerlied? Oh ja, bitte. Etwas Ruhiges? Etwas, ja, ich hab die Playlist vollgepackt. Also nachdem ich ja beim letzten Mal feststellen durfte, dass ich laut Test im Alter von 60 bin mittlerweile, möchte ich jetzt einfach mal sagen, spiel mal was Neues und überrasche uns was alle. Was Neues? Ja, was Neues. Was Neues, okay. Dann relativ neu von einem meiner Lieblingskünstler, Liedermacher, Kabarettisten, wie man ihn auch immer nennen möchte, Sven Phantom mit seinem wunderbaren Hit Nicht schon wieder Sommer. Oh! Unfassbar gut, immer wieder witzig, Svenny. Auch bei Radio 2 auf Radio 1 jeden Freitag zu hören. Unfassbar, was der Mann jede Woche für ein Output hat. Und dann zwischendurch noch normale Alben auf den Markt bringen. Unfassbar. Auf jeden Fall dranbleiben. Sven Phantom, Nicht schon wieder Sommer. Viel Spaß. Das war der wunderbare Sven Phantom mit seinem Lied Nicht schon wieder Sommer vom Album So geht gute Laune. Das ist schön. Absolut empfehlenswert. Das ist schön. Das sind für mich Sommerhits, die machen doch gleich viel mehr Spaß. Ja, die bringen vielleicht auch ein bisschen mal so Ehrlichkeit mit ins Spiel, weil Sommer muss ja auch nicht immer schön sein. Nicht immer schön. Also ich bin da völlig dabei und wie gesagt, also mich hat es schockiert, wenn ich die Listen durchgegangen bin, was sind so die Sommerhits gewesen, dann ein Bett im Kornfeld, ja. Aber Jürgen Drews lasse ich nichts drauf kommen. Also bitte. Jürgen Drews hat echt gute Sachen gemacht und ist vor allem vorher auch sogar in einer Progressive Rockband unterwegs gewesen und spielt sogar sehr professionell Banjo. Okay, aber die Zeiten sind lange vorbei. Einer von vielen Schlagerstars habe ich mitbekommen, gelesen, dass ganz viele Schlagerstars eigentlich aus einer ganz anderen musikalischen Ecke kommen und dann aber durch das Label vor die Wahl gestellt wurden, ob sie Geld verdienen wollen oder ob sie ihren Schuh weitertragen wollen. Und so steckt in den meisten Karel Gotz und Cindy und Bärz und wie sie alle heißen, meistens ganz andere musikalische Größen. Da steckt ein Rock'n'Roll-Herz. Unfassbar. You've got a Rock'n'Roll-Heart. Nun ja. Wer weiß, dann muss ich vielleicht nochmal mein Schlagerbild revidieren. Die Schlagerwelt lohnt sich nochmal neu zu entdecken, sage ich mal. Gibt es auch goldene Stücke zwischendrin so, muss man ganz klar sagen, genauso wie im Schwimmbad. Hier und da ist wahrscheinlich im Gras auch mal ein goldenes Stück. Ein goldenes Hundekot Stück. Versteckt. Versteckt oder so. Man weiß es nicht. Also was mir hier auf jeden Fall auffällt, was ich mich frage, ist, es sind so vereinzelt hier so Gartenstühle und Möbeljahr zu sehen. Ich glaube, manche Leute bringen sich tatsächlich ihre eigenen Gartenliegen mit. Aber auf jeden Fall. Es ist unfassbar. Möchtest du hier auf Gras liegen? Nein. Ich liege gerade auf Gras. Ja, du. Aber ich glaube, für manche ist das so ein bisschen wie so dieses Gartenlauben-Ding. Das ist ein bisschen wie Heimkommen. Du präsentierst dich hier. Und ich glaube, du solltest dich hier auch so benehmen, wie in einer Schrebergartensiedlung, ja? Ja, ich bin gespannt, wenn ich nachher mir, also ich werde mir definitiv noch Pommes holen und wenn dann vielleicht Ketchup irgendwo auf den Rasen pass bloß auf. Tropft, pass könnte bloß es gefährlich auf. Werden. Vielleicht kommen wir dann nicht mehr zum Schwimmen. Aber apropos Hygiene im Schwimmbad, sehr interessant und auch ein bisschen ekelerregend, habe ich einfach mal geguckt, was es so für Studien zum Thema Schwimmbad gibt. Und kanadische Wissenschaftler haben in 3 Wochen 31 unterschiedliche Schwimmbäder und Thermalbäder untersucht. Der Urin konnte zwar nur indirekt, aber schon nachgewiesen werden. Ja, lecker. Und was schätzt du denn, wie groß so die Menge ist in, sagen wir, einem 50 Meter langen Becken, normale Sportbecken, normale Größe? Wie viel Liter Urin werden auf dieses 50 Meter Becken verteilt sein? Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt mal 100? 75 Liter tatsächlich. Und 75 Liter. Das finde ich schon eine unfassbare... Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jeder von uns pro Miktion ca. 400 Milliliter ausscheidet. 400, 500 Milliliter. Wie lange dauert das, bis du 75 Liter Urin zusammenkriegst? Also wie viele Leute, quasi eigentlich müsste jeder Vierte wahrscheinlich Urin absetzen während des Schwimmens. So, und dann kann ich jetzt nur eine Empfehlung aussprechen. Geht in so ein Schwimmbad wie das, in dem wir uns gerade befinden. Hier sind so wenig Leute. Dass damit man steigt quasi um die Urinlage drum schwimmen kann. Ja, ganz genau. Da hat man die Chance, dem zu entgehen. Es ist auch mehr als interessant, dass schon seit langem das Gerücht kursiert, dass man Urin im Schwimmbad nachweisen könnte, indem es sich dann verfärbt, während man reinpinkelt. Aber das ist nicht so. Nee, es gibt es noch nicht, aber die Forschung ist langsam so weit, dass jeder auf frischer Tat ertappt werden kann quasi. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Vor dir schwimmt eine Person, du schwimmst hinterher und plötzlich färbt sich das Wasser lila. Du denkst, oh mein Gott, was macht der Oktopus hier? Ja, richtig. Und das würde sich doch dann, also ich meine, das würde einen Schrei geben und das Becken wäre leer und für die nächsten 2 Wochen nicht mehr besuchbar. Also ich glaube. Das ist aber, ich glaube, dein Name wäre in deinem Dorf dann auch erstmal, wobei, dadurch, dass es ja eigentlich insgeheim war, jeder von uns hat schon mal ins Schwimmbad gepinkelt. Ich glaube, soziologisch ist das so ein Ding. Es ist so, so tun als ob. Ja, ne? es ist so eine Grauzone der Menschlichkeit. Ja, ja. Man weiß, es gehört dazu, aber eigentlich hat man keinen Bock drauf, aber verbieten kann man es halt auch nicht so. Es ist eine ganz schwierige Nummer. Es verbietet sich schon, aber ja. Man hält sich halt nicht dran. Es ist auf jeden Fall interessant, dass es darüber auch noch nicht so wirklich Musik gibt. Also über Schwimmbäder habe ich mal geguckt. Okay. Über Schwimmbäder habe ich nur eine ganz drittklassige Band gefunden mit dem Titel Warmwassertag im Schwimmbad. Das wollte ich dann aber auch nicht mit in die Playlist nehmen, weil das die war... Die sind nicht so gut, oder? Ah, das war so ein bisschen Oasis, der Oasis-Moment einer Green Day-Coverband. Also auf jeden Fall heißt die Band König Drosselbart, Warmwassertag im Schwimmbad vom Album Wenn du meinst. Muss man nicht gehört haben, aber... Kann man sich schon mal antun. Ja, jetzt spielt das Ganze nicht so runter. Ich muss sagen, kann man sich mal anhören. Also guckt mal im Netz, irgendwo findet ihr da was. Ist schön. Ist es schön, aber will nicht gespielt werden heute. Ich habe dir was anderes mitgebracht, so, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar, da wir hier schön unter Bäumen liegen, zwar nicht unter Kirschbäumen, aber unter wundervollen Bäumen, hat Nils Kobruch, wundervoller Nils Kobruch, leider schon, ich glaube, vor 5 Jahren, mit 52 Jahren verstorben, auch einer der ganz großen Liedermacher, Singer-Songwriter in Deutschland, hatte dann ein Projekt mit Gisbert zu Kniphausen. Mhm. Ich hatte sogar Konzertkarten und er ist wirklich 2 Monate vorher am Herzinfarkt verstorben. Ganz traurige Wie Geschichte, traurig, ja. Aber das Lied Kirschen, wenn der Sommer kommt, zeigt auch so ein bisschen seine Genialität und mit wie viel Effet und mit wie viel Spaß er ins Leben gegangen ist. Das hast du uns jetzt mitgebracht. Das habe ich jetzt mitgebracht und wünsche viel Spaß. Ach, wie toll. Thank you. Das war der wunderbare Nils Korbruch mit seinem Lied Kirschen. Ein wunderbares Stück Musik, wie ich finde. Und genau das Richtige, um bei 28 Grad Sonnenschein unterm Baum im Schwimmbad zu sitzen. Ich war leicht irritiert von dem, was hier gerade passiert. Aber es ist alles wunderbar. Ich habe es geschafft und bin in der Zwischenzeit mal zum Kiosk gelaufen und habe mir ein gutes Oettinger Radler geholt. Es gibt auch noch ganz andere tolle Radlersorten wie Henninger und Warsteiner meinetwegen. Aber Oettinger ist das Beste. Ja? Aber Oettinger ist immer mit Abstand das Beste. Nein, wenn ich das jetzt so sehe, ne? Eiskalt, ne? Ja. Das Wasser kondensiert so ein bisschen daran und es tropft so runter. Mm. Aber es ist halt auch nur eine Sache auf beschränkte Zeit. Genauso wie die meisten Sommerhits und das Dasein der Künstler. Und davon handelt mein heutiges Spiel. Oh, du hast wieder ein Spiel für uns mitgebracht. Ich habe ein Sommerhitspiel mitgebracht. Es wird wunderbar. Bäckerfaust, das Sommerhitspiel. Bam, bam, bam. Ich freue mich schon. So, pass auf. Heute wird es ganz besonders werden, weil ich habe dir die größten und bekanntesten Sommerhits vorrangig aus den 90er Jahren einfach mal übersetzt und lese dir jetzt den Text vor und möchte schauen, ob du darauf schließen kannst, welcher Sommerhit das war, beziehungsweise einfach nur mal um zu schauen, was so ein Sommerhit eigentlich so in sich trägt, teilweise für Botschaften, womit ich jetzt weniger gerechnet hätte, muss ich tatsächlich sagen. Weil die so sagen, tiefgeistig sind, oder? Genau. Ja, das glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Leg pass los. Auf, pass ja. auf. Als erstes lese ich dir die Strophe vor. Schwarze Katzen und Voodoo-Puppen. Ich habe so eine Vorahnung. Dieses Girl wird mich umhauen. Sie hat es immer mit neuen Gefühlen. Sie ist verrückt nach Kerzenlicht. Sie hat immer eine neue Marotte für jeden Tag und jede Nacht. Sie bringt dich dazu, deine Klamotten auszuziehen und im Regen zu tanzen. Sie will, dass du so verrückt lebst wie sie, aber damit nimmt sie dir jeden Schmerz. Es ist, als hättest du eine Kugel in den Kopf bekommen. Tatsächlich, eines der größten Sommerhits. Und ich glaube, wenn ich dir den starte, weißt du auch sofort, um was es geht. Aber schätz mal ab, was das sein könnte. Ich habe also tiefe 90er Jahre auf jeden Fall. Zwei, drei Stellen hatte ich so eine Idee. Also es klingelte was bei mir, aber ich krieg's nicht über die Lippen. Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ich spiel dir's an, okay? Ja, bitte. Ich spiel dir's an. Das ist Ricky Martin mit Livin' La Vida Loca. Unfassbar, in dem ganzen Lied geht es eigentlich nur darum, wie unfassbar schwarz und düster seine neue Frau unterwegs ist. Unfassbar. Passt jetzt zum Sommer. Ja, auf jeden Fall. Schwarz angezogen und schwitzen. Das ist das Gute, wenn man diese Musik nicht versteht, ne? Also man achtet dann nur auf den Gesang, aber nicht auf den Inhalt. Ich glaube, das macht ein gutes Lied aus. Das stimmt. Ich mach weiter, okay? Bitte. Ich gebe dir den nächsten. Elegant, so wie ein Diamant, mit der Kelle in der Hand, steht sie jeden Tag am Strand, braun gebrannt von der Hitze. Laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. Boom, Schabalaba, Boom, Schabalaba, Bum, weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich ihre Füße platt stehen. Also mir fällt jetzt dazu Stefan Raab ein. Fast. Aber du bist schon, schon sehr nah dran. Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Es ist nicht übersetzt. Sexy Eis. Bingo. Ja. Bürger Lars Dietrich. Einer der 90er Jahre Sommerhit-Klassiker. Finde ich nach wie vor auch immer noch einen der unterschätztesten Sommerhit-Songs. Den kann man sich wirklich antun, ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich da vorne so das Langnese-Schild am Kiosk sehe mit dem Kaktuseis obendrauf, könnte ich mir eigentlich gut vorstellen, da vorne mit den Leuten am Eis zu lecken. Also jeder an seinem eigenen, aber schon. Ich habe gerade so ein bisschen Film am Laufen, wenn ich diese Musik hier auf den Ohren habe und dann betrachte ich die Leute hier so, wie sie hier rumlaufen, ist das einfach nur extrem cool. Und schon hast du hier auf der Wiese ein bisschen Kalifornien. Finde ich auch. Der Lars. Unfassbar. Hat er gut was gemacht. Ja. Okay, aber ich habe ja noch mehr für dich vorbereitet. Pass auf. Ich fühle mich, wie die Luft um mich herum langsam heiß wird. Wie du, Schatz, ich mache dich zu meinem Schatz. Du weißt, dass ich dich an die Spitze treibe, ich werde dich in den Wahnsinn treiben. Als kleiner Tipp nun, Samstagabend, Tanz. Ich mag die Art, wie du dich bewegst, hübscher Schatz. Es ist Partyzeit und nicht eine Minute, die wir verlieren können, sei mein Schatz. Es ist tatsächlich kein Refrain von Helene Fischer, obwohl es stark in die Richtung geht. Man muss ja sagen, wenn es ein kleines bisschen besser übersetzt wäre, wäre es wahrscheinlich als Helene Fischer durchgegangen. Saturday Night. Bingo, von Rickfield. Einer von meiner Rickfield. Absoluten Lieblings... Also das war jetzt ins Blaue geschossen. Pass auf. Unfassbar, wie ich diesen Anfang liebe. Didi da da da mit der jungen Frau, die im Handtuch vor dem Spiegel tanzt. Könnte ich mir heute immer noch pausenlos reinziehen. Und für mich auch, also das ist auch ein Lied, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Oh nein, an dieser Stelle da muss ich dir vehement widersprechen. Das erinnert mich an meine Pubertät. Und nein. Also wer hierzu noch nicht getanzt hat, hat einfach nicht gelebt. Du meine Güte. Da muss man mal ganz so unterschiedlich sein. Sind die Musikgeschmäcker. Okay. Rickfield, meine Güte. Pass auf, ich habe noch was Gutes. Ich habe etwas zu erzählen. Ich habe Neuigkeiten für dich. Leg einige Räder in Bewegung. Machen Sie sich bereit, denn wir kommen durch. Hey, jetzt. Höre, was ich jetzt sage. Glück ist gleich um die Ecke. Hey, jetzt. Höre, was ich jetzt sage, denn wir sind für sie da. Hey, now. Aber keine Ahnung. Ja, es ist auf jeden Fall, was sich anhört wie eine Werbung für ein Versicherungsunternehmen, war tatsächlich eine der größten Eurodance-Gruppen der Zeit. Okay. Und pass auf. Es ist der Partybus, das klingelt da. Die Wenger Boys sind unterwegs mit ihrem Partymobil. Bis heute immer noch auf Dörfern, auf Kirmesen unterwegs. Das gibt's nicht. Und eine der traurigen Szenen in unserer Musikwelt, weil schon ungefähr 100 Mal ausgetauscht und keiner merkt es. Die sind immer noch unterwegs, aber es ist halt eigentlich neue Besetzung. Mehr da, wo er eigentlich mal war. Und da weiß man doch endlich mal, das ist Retortenmusik. Ja, aber finde ich auch super. Finde ich auch super. Aber gut, wir machen weiter. Nun kommen wir zu einem älteren Klassiker, den ich nach wie vor sehr gut finde, allerdings auch sagen muss, dass ich glaube, dass von der Band danach auch nie wieder was gekommen ist. Obwohl der Song gar nicht schlecht ist. Wenn du etwas Spaß haben willst, gehst du runter in den See. Du machst dir keine Sorgen über was auch immer, weil heute ist der Tag. Mit Eis in der Sommersonne, die guten Vibrationen oder Vibrations werden kommen. Good Vibrations von? Ah, nicht Beach Boys. Nicht Beach Boys? Die waren nicht in den 90ern, ja. Ja, auch, nee, es ist schon ein Hit aus, ich glaube, es ist aus den 70ern. Allerdings muss man ja sagen, die Beach Boys haben wir dann doch auch einiges noch nachher und vorher gemacht. Okay. Aber. Nee, schieß los. Ich schieß los. Eigentlich klassisch für die 80er Jahre, wenn ich das jetzt gerade so höre, den Anfang. Typische 80er Jahre Musik. Ja. Pass auf, es löst sich gleich von selbst. Kommst du immer noch nicht drauf? Like Ice in the Sunshine. Jawohl! Ja. Läuft in jedem Kino, überall, immer wieder, vor jedem Film. Und der arme Mann mit dem Bauchladen muss nochmal durch die Reihen schnürfen zu Like Ice in the Sunshine. Mittlerweile auch ungefähr 800.000 Mal gecovert, auch von den No Angels und wie sie alle heißen. Jeder hat mit dem Hit nochmal Geld verdient. Aber schöner Sinti-Pop, also... Ja. Das, ich glaube, das einzige Instrument, was tatsächlich echt eingespielt wurde bei dem Lied, ist das Saxophon, was zwischendurch ein Solo spielt. Und ansonsten alles, ich denke, der Rest ist mit Sicherheit elektronische Musik. Ja. Aber wirklich, wirklich schöne Sounds dabei. Ja. Also das muss man... Also auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen bei Otto, der neue Film war es, glaube ich, als wenn er mit seiner angebeteten Eislaufen geht und die dann aber durchbrennt mit den Reichen und er dann zu Like Ice in the Sunshine probiert, ihr ein Eis zu besorgen und diese 5 Minuten so unfassbar ausgeschmückt sind, dass dann sogar der Schiedsrichter vom Eishockeyspiel nebenan anfängt und spielt dann das Saxophon-Solo und so. Es ist, und CC Top fahren doch, es ist unfassbar. Wie toll. Muss man gesehen haben. Wieder mal so ein kleiner Tipp so für den Sonntag. Otto, der neue Film. Otto, der neue Film. Okay. Pass auf. Du hast noch eins? Ich hab noch was. Ich hab noch was für dich. Ja. Pass auf. Einer meiner Lieblingstexte, die ich gefunden habe. Immer so. Nach oben, nach oben. Nach oben, nach oben. Immer so. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Immer. Das war der Text. Das ist tiefe Lyrik. Der ganze Text. Tiefe Lyrik. Schwere 90er-Zeiten. A rose is a rose. Ich glaube, so die Jahre kurz nachdem nachdem Til Schweiger uns mit Manta Manta beglückt hat und so, war dann diese Phase gerade. Spiel es bitte an, ich weiß es nicht, was es sein soll. Plötzlich so diese brasilianische Welt über uns gekommen ist. Tatsächlich muss ich sagen, tatsächlich habe ich das leider gar nicht. Ah, das ist leider nicht mehr auffindbar gewesen. Fällt mir gerade ein. Ja, aber war das so gut ich oder reich, war das? Ich reich den nach. Ja. Es ist von Bellini, Samba de Janeiro. Ah, kenne ich. Ja. Den reiche ich nach. Nach dem Spiel bringe ich den nachher nochmal. Also der. Bassini. Ja. Bassini. Das ist genau die Art von Musik, die ich echt schlecht finde. Das ist sehr schön. Ja, aber das. Also einen hätte ich noch. Willst ja, du bitte, noch einen komm. Haben? Einen habe ich noch. Oh, jetzt ein ganz guter Klassiker. Ja. Ich glaube, den können wir sogar durchlaufen. Also der berührt mich immer ein bisschen, weil dazu verbinde ich, dass das Musik war, die ich bei meinen Großeltern mit zuerst gehört habe. Ach, wie schön. Also pass auf. Vor langer Zeit, als ich ein kleiner Junge war, da habe ich diesen Film gesehen. Meuterei auf der Bounty. Mit meinem Idol Marlon Brando. Und ich habe eine Sehnsucht gespürt nach diesem großen Abenteuer. So viele Nächte bin ich aus einem Traum aufgewacht. Ein Traum mit blauem Meer, weißem Sand, Paradiesvögeln, Schmetterlingen und wunderschönen, herzlichen Mädchen. Spiel es uns bitte vor. Kennst du auch nicht? In der Übersetzung, vielleicht sollten wir das nächste Mal mit Refrains arbeiten. Es ist Son of Jamaica von Gumboy Dance Band. Nee. Doch. Da kommt schon das Meeresrauschen. Ich wünsche dir viel Spaß, lehn dich zurück, denn jetzt bringe ich dir ein bisschen Jamaika, ein bisschen Karibik hier Sonnencreme in unser Schwimmbad. Und knacke meine Kokosnuss. Viel Spaß. Long time ago, when I was a young boy, I saw that. Ja, das war Son of Jamaica von der Goombay Dance Band. Wir hören hier im Hintergrund noch langsam die Wellen ausrauschen. Da ist es wieder. Also ich muss ja eines tatsächlich sagen. Das Ding ist, man kann ja über solche Sommer jetzt denken oder man muss ja auch nicht hören. Man kann ja hören, was man will. Aber wenn das Lied jetzt da hier läuft und ich sehe uns zwei wippen, obwohl keiner eigentlich so richtig zugeben möchte, dass er hier jetzt gerade in der Sonne liegt und wird irgendwie in seiner guten Laune noch unterstützt durch solche Sommerhits, dann schäme ich mich für gar nichts, dass wir den Hit jetzt gespielt haben. Ich muss gestehen, ich habe ein wenig mitgewippt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden das auch tun. Ich glaube schon. Also entweder sie sind so aggressiv, dass sie gleich abschalten, oder man wippt zumindest. Der große C wippt so ein kleines bisschen mit. Ja. Unauffällig. Wo du es gerade. Ja, ich wollte gerade fragen, wie das bei dir ist, so im Sommer mit der guten Laune. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also, ich habe das Thema gute Laune mitgebracht. Ne? Und bei mir ist das so. Ja. Ich weiß nicht, ob meine Laune im Sommer besser ist. Manchmal ja, manchmal nein. Also, hast du nicht das Gefühl. Also ich finde, man ist definitiv deutlich aktiver, weil die Tage länger sind. Man ist aktiver, ja. Und dadurch, finde ich, macht sich auch irgendwie wahrscheinlich psychologisch kannst du mir das besser Eine bessere Stimmung bei dir breit. weil ich vielleicht auch am Ende vom Tag sehe, dass ich irgendwie was vollbracht oder irgendwie was Sinnvolles gemacht habe und nicht halt am Computer stur irgendwelche Texte bearbeitet habe. Also liebe Zuhörer, ihr merkt, der Elias ist in der Leistungsgesellschaft angekommen. Ja, ja, er oder in der bipolaren Erkrankung im Sommer. Bingo, Bongo und im Winter. Was er geleistet hat am Tag. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf das Thema vorbereitet. Und es gibt tatsächlich zwei Studien, also es gibt wahrscheinlich mehr Studien, aber ich habe zwei Studien gefunden, die sich mit diesem Thema gutes Wetter, gute Laune beschäftigen. Und da hat zum Beispiel ein niederländischer Psychologe, Markus Huibers, ich hoffe, man spricht ihn so aus, Markus Huibers, der hat 14.500 Personen befragt dazu. Er selber? Er selber oder wahrscheinlich sein Team, würde ich mal eher sagen. Wahrscheinlich auch eine Internetstudie bei so großen Zahlen. Aber wie dem auch sei, er hat festgestellt, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Stimmung der Menschen und dem Wetter gibt. Ja? Das ist interessant. Ja, und eine ähnliche Studie, Jaap Dennison von der Humboldt-Universität hat bei seinen Probanden festgestellt, dass weder Sonnenschein noch Regenwetter Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Das ist sehr interessant, dass die Studien ja offensichtlich beide aus dem skandinavischen Raum kommen, wo man ja sagen muss, wo es ja extreme Witterungsverhältnisse gibt. Die Niederlande sind ja jetzt noch nicht ganz Skandinavien. Niederlande. Und die Humboldt-Universität ist, denke ich mal, in Berlin die gemeint. Ach, das ist alles klar. Ja, okay, dann habe ich mich durch die Namen... Richtig. Ja, wir sind ja wissenschaftlich heutzutage so international aufgestellt, das ist, das sei dir verziehen. Das ist okay. Ja. Ja, ich dachte jetzt nämlich nur gerade daran, dort, wo jetzt zum Beispiel in dem skandinavischen Raum wirklich krasse Sachen herrschen, wie komplette Dunkelheitstage, komplette Tage hell und so, ist ja automatisch auch immer gleich die Suizidrate die höchste. Du hast absolut recht. Und das macht mich stutzig an dieser Studie. Ich glaube aber, hier geht es wahrscheinlich eher so um diesen mitteleuropäischen Raum, da wo man wirklich sagen muss, da man ja meistens sonst kaum Probleme hat im Leben, schimpft man halt einfach kategorisch darüber, dass es zu heiß ist, weil zwei Tage am Stück die Sonne geschienen hat, oder man regt sich auf über den Regen, weil es zwei Tage geregnet hat, aber ich glaube innerlich mit der Gefühlswelt macht es gar nichts, weil es einfach nur diese Gesellschaft ist, die sich halt über irgendetwas aufregen möchte. Ich glaube, wir haben es hier auch mit psychologischen Phänomenen zu tun. Und in der Wissenschaft, es gibt ja immer noch ein Aber, ne? Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter geschaut. Und wo du gerade das skandinavische Wetter ansprachst, es ist wirklich so, dass in Skandinavien in der Winterzeit an vielen Arbeitsplätzen sogenannte Sonnenlichtstrahler aufgebaut werden, wo sich die Mitarbeiter täglich 10 Minuten, Viertelstunde mit diesen Strahlern anstrahlen können. Und das hat einen Effekt, dass man den Eindruck von Sonne gewinnt. Ja, und es soll natürlich auch dazu beitragen, dass zum Beispiel der Tag-Nacht-Rhythmus und sowas reguliert wird. Denn ich habe mich ein bisschen umgehört und es gibt ein Interview von Jörg Spitzer. Der ist Arzt, also setzt sich eher mit der Physiologie auseinander und nicht so mit der Psyche. Und er sagt, Sonnenlicht ist ganz wichtig, weil wir brauchen das für die Vitamin-D-Bildung. Ja. Ne? Ja, ja. Wir brauchen das, um den Tag-Nacht-Rhythmus hinzubekommen. Und es soll unter der Haut dazu führen, dass wir auch Glückshormone bilden. Ja? Also von daher hast du schon irgendwie recht. Um nochmal auf dieses Vitamin-D zu kommen. Ganz spannend ist, er sagt, wir sollen in der Woche 3 bis 4 Mal mindestens 10 Minuten, Viertelstunde, sollen wir uns intensiver Sonnenbestrahlung aussetzen, um diesen Vitamin-D-Haushalt auszugleichen. Okay. Müssen dafür aber auch viel Haut zeigen. Also so wie hier im Schwimmbad, das ist eigentlich optimal. Das heißt also, dass wir für diese Woche eigentlich fein raus sind. Wir haben es geschafft. Also unser Vitamin-D-Haushalt ist auf jeden Fall vollkommen ausgeglichen, aber... ganz wichtig, dabei keine Sonnencreme auftragen, weil die behindert diese Produktion. Ja. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Da kommt wieder der nächste Wissenschaftler ins Spiel, richtig, nehme ich an. Man sollte natürlich aufpassen, dass man sich da nicht einen Sonnenbrand holt, denn dann habe ich vielleicht ein Karzinom auf der Haut und das ist dann auch wieder nicht so ganz schön. Ja, ja. Naja, also das mal so ein bisschen aus dem Bereich Schlaumeier-Wissen. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen, du hast ja jetzt die ganzen Lieder beigesteuert und ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört. Welches Sommerlied habe ich denn? Und ich bin auf die Ärzte gestoßen. Und da fiel mir zuerst Sommer, Sonne, Sonnenschein ein. Aber das war es dann doch noch nicht so richtig. Und ich habe mich ein bisschen umgesehen und ich bin dann auf ein ganz tolles Album gestoßen. Im Jahre 1984 aufgelegt. Vielleicht weißt du schon, welches das war. Es ist kein Album. Es ist eigentlich die erste Single. Und zwar, das ist die Uns geht's prima. Da ist ein Kreuz vorne drauf und dieses Kreuz gibt es in 6 oder 7 verschiedenen Nein, Farben. Nein, das meine ich nicht. Du meinst dann das Album, was danach gekommen ist? Ich meine das Album Debil. Das ist Debil, ja. Debil, ganz genau. Und dieses Album 1984 erschienen, 1987 auf dem Index gelandet. Das heißt, 3 Jahre lang zum Verkauf gestanden, dann plötzlich nicht mehr. Und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat, ich möchte hier mal zitieren, hat ihre Beweggründe dargelegt, warum dieses Album verboten wurde. Zum einen gibt es darauf das Lied Claudia hat einen Schäferhund und zum anderen das Schlaflied. Und diese beiden Lieder führten bei Jugendlichen zu sozialethischer Desorientierung. Genauer gesagt, in Claudia würde der Gesamteindruck vermittelt, geschlechtliche Kontakte mit einem Schäferhund überträfen bei weitem heterosexuelle Befriedigung. Das Schlaflied wiederum werde dominiert von der oralen, reißenden und destruktiven Kräften eines Monsters und entlässt den Zuschauer im Zustand angespannter, latenter Aggressivität. Ja, Es ist auf jeden Fall interessant, dass die Ärzte somit wahrscheinlich Vorreiter waren für, ich glaube sogar bis heute, die meistindizierteste Band. Ist das so? Ist, glaube ich, nach wie vor so, also Künstler außen vor gelassen, weil ich glaube, so Sachen wie Bushido und sowas gibt es deutlich mehr, aber da wird ja auch deutlich mehr darauf angelegt, weil das ja auch die Verkaufszahlen im Hip-Hop immer nochmal ein bisschen steigen lässt. Aber sehr schön auch zu dem Thema habe ich damals gelesen, dass die Bundesprüfstelle auch nochmal explizit rausgegeben hat, dass zwar auf die Gefahr des Verharzens beim Geschlechtsverkehr mit Hunden hingewiesen wird, aber nicht verdeutlicht wird, welche Schädigungen das im Anschluss mit sich bringt. Okay, also weil sich in dem Bereich auch immer was verändert, also das hat ja ganz viel mit gesellschaftlichen Betrachtungsweisen zu tun. Im Jahre 2004 ist das Album vom Index genommen worden und im Jahre 2005 dann wieder veröffentlicht unter dem Titel Devil. Hm. Und ja, ich habe jetzt aus dem Album das schöne Lied vom Bademeister Paul mitgebracht, weil ich finde, es passt einfach so das wunderbar. Das ist sehr schön, weil in dieser Zeit werde ich mir wahrscheinlich eine Tüte Pommes holen. Mach das. Und werde dann wahrscheinlich, pass auf, jetzt kommt es mal richtig gut. Jetzt baue ich nämlich nochmal einen kleinen Fakt ein. Bitte. Was sagt der Bademeister zu dir, wenn du dir deine Tüte Pommes holst? Aber nicht ins Wasser? Ja, und schwimmen erst in einer halben Stunde. Na dann sieh mal so. Ist aber ein absoluter Mythos, weil man dürfte dann auch direkt nach dem Pommesessen rein. Allerdings ist der Magen-Darm-Trakt dann so am Arbeiten, dass der restliche Körper schnell müde wird. Und daher sagt man eine halbe Stunde warten, aber das hat nichts mit Ohnmächtigkeit oder Magenkrämpfen zu tun. Okay. Das nur am Rande vom kleinen Service-Magazin. Vielen Dank. Ich fühle mich Dank. Ein bisschen wie bei Volle Kanne im ZDF. Das ist toll. Aber nur zu deinem Hit Paul der Bademeister, den ich hier übrigens auch noch nicht entdeckt habe, muss ich sagen. Den zeige ich dir nachher. Es wird wunderbar. Viel Spaß. Viel Spaß. Ist toll, wunderbar. Und du hast deine Pommes hier? Ich habe leider keine Pommes. Was war los? Ich habe leider keine Pommes tatsächlich, weil ich gesehen habe, als das Lied begonnen hat, welches ja 2,5 Minuten geht, dass da drüben gerade eine Schlange von 4 Leuten stand. Und als ich vorhin mein Bier geholt habe, war in der Fritteuse die Pommes quasi schon aufgelegt, dass sie nur noch runtergetunkt werden mussten, aber es waren noch keine fertig. Oh, oh, oh. Was ja für an sich für das Kiosk spricht, weil es wird alles frisch und nach Hier Bedarf gemacht. Hier ist nur Qualität. Aber das wäre zu kurz für das kleine Paulstück gewesen. Ja, aber es war sehr schön, es war sehr schön. Die Ärzte, muss ich sagen, die begleiten mich schon sehr lange und ich denke, die werden mich auch noch ein bisschen begleiten. Ja. Aber früher waren sie besser, ne? Früher waren sie von besser. Von solchen Aussagen halte ich mich fern. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt drauf hoffe, dass sie nochmal ein Album rausbringen, weil das letzte Album war schon so, ich habe so ein bisschen Angst, dass sich dadurch so ein Status auch kaputt gemacht wird irgendwo. Du meinst wie in der Formel 1 oder im Sport allgemein, wenn man auf der Spitze ist, dann einfach ein bisschen vom Gas gehen? Ja, und, zumal sie ja auch selber von sich sagen, dass sie, glaube ich, auch nicht mehr so ganz 100% überzeugt sind von der Besetzung und so. Also okay. Ich glaube, es wird sich zeigen. Ja, wir sind gespannt. Um den Kreis heute rund zu machen, denn wir sind ja schon relativ kurz vor dem Ende. Am Anfang haben wir über den Urlaub gesprochen und Urlaub und über Sommer. Deinen Urlaub? Über meinen Urlaub und Urlaub und Sommer, das passt für mich irgendwie zusammen und ich glaube für ganz viele Leute passt das zusammen. Und ich habe eine Studie gefunden, die Studie des Moments, was für ein schöner Name, wurde in Auftrag gegeben von lastminute.de. Oh, also wahrscheinlich. Es ist Qualitätsarbeit. Es ist, ja. Ja, durchgeführt vom Neuropsychologen Dr. David Lewis und den MindLab Internationals. Und in dieser Studie wurden quasi Probanden nach ihrem Urlaubseindrücken, nach dem Urlaub im Allgemeinen befragt. Und dabei ist herausgekommen, das fand ich wirklich interessant, wenn es um Urlaub geht, dann sind Männer eher emotional daran beteiligt, weil die sich eher für so visuelle Eindrücke und Geräusche begeistern lassen. Ja, das sind so die Erinnerungen, die Männern irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja. Zum Beispiel der Sonnenuntergang oder der Sand. Aber geht dir das denn nicht auch so, dass du früher auch schon dir besser Lieder oder Liedtexte merken konntest als Sachen in der Schule, die du irgendwo gelesen hast? Also mir zumindest ging das schon immer so. Aber ich glaube, ich wiederhole die dann auch öfter. Ne? Ja, ich habe so Schweinskram ist mir immer eher, also vielleicht geht es ja auch nicht nur um Sonnenuntergänge, sondern vielleicht auch um das, was man am Strand erlebt hat oder aber, so. Ja, aber dass Männer in dem Bereich so gefühlsbetont sind, das hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Ja, der Mann an sich möchte das ja. Wobei man ja sagen muss, dass das Klischee ja irgendwie Gott sei Dank so langsam auch aufgebrochen Richtig. Wird. Richtig. Und wir tragen dazu bei, ja, indem wir diese Studie hier veröffentlichen. Also ganz wichtig, dass wir hier auch kulturell wirklich was leisten. Das möchte ich hier nochmal hervorheben. Was ich noch sagen muss, bei den Frauen sind es nicht so die Emotionen, sondern bei den Frauen sind eher die Orte und die Aktivitäten ausschlaggebend, okay, die sie gerade machen. Also das heißt, für die Männer unter euch, wenn ihr so einen Urlaub plant mit eurer Frau, ein schöner Tango zu planen und durchzuführen, oder so eine kleine versteckte Grotte irgendwo zu finden. Das sind Sachen, da werden euch die Frauen ewig dankbar das sein. Das ist auch das, was mir immer in die Quere kommt, weil ich bin ja der klassische All-Inclusive-Tourist mit 7 Tage im Hotel bleiben. Und meistens war es dann so, dass die Frau, die ich dann an meiner Seite hatte, immer gesagt hat, nee, ich will auch mal was sehen vom Land und so. Aber ich mag das halt einfach, 5 oder 6 Mal am Tag am Buffet stehen zu können. Und auch nebenbei noch mein All-Inclusive-Bier zu trinken. Und das kommt ja schließlich am Ende auch aus dem Land, in dem ich meistens bin. Und daher tue ich ja auch was. Du stärkst unsere Wirtschaft. Nicht unsere, aber da, wo ich halt gerade unterwegs bin. Aber was auch witzig ist, eine meiner neuen Sonntagsbeschäftigungen, es ist tatsächlich, dass ich mir bei diesen ganzen Foren, Urlaubsforen, Bewertungen von Hotels durchlese. Und das am besten meistens von den teuersten. Und dann schreibt dann nämlich, also erstens mal, wer ist schon mal aus dem Urlaub heimgekommen und hat gedacht, ich lade jetzt mal ein paar Bilder vom Hotelzimmer hoch und schreibe mal eine 3-Seiten-Bewertung. Nein. Und dann gibt es aber zum Beispiel Gunter und Petra, im Alter zwischen 50 und 60, die sich dann darüber aufregen, dass die Rezeption nicht einwandfreies Deutsch gesprochen hat und dass die Minibar nicht 2-mal am Tag aufgefüllt oder kontrolliert wurde. Solche Geschichten. Da kann ich mir meinen Sonntag wirklich herrlich mit versüßen. Ja, also das erinnert mich so an eine Szene aus einem Woody Allen-Film. Da bringt er so einen Witz, wo sich zwei ältere Damen darüber unterhalten, wie schlecht das Essen ist hier im Hotel. Und die andere sagt dann so, ja, nicht nur das Essen ist schlecht, auch die Portionen sind so klein. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen dieser Punkt. Ich verstehe, ich verstehe. Man muss sich einfach über manche Sachen immer mal beschweren. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich das letzte Lied bringen. Im Urlaub oder nach dem Urlaub geht auch die Scheidungsrate nach oben. Denn man hat festgestellt, viele Leute verbinden mit dem Urlaub so wahnsinnig viel. Ja, das ist eine sehr emotionalisierte Zeit und man hat so diese Vorstellung, wie es laufen soll. Und wenn es dann nicht so läuft, dann ist natürlich die große Eskalation am Start. Ich glaube, das große Problem ist auch, dass man sich plötzlich auch mal 7 Tage am Stück sieht. Das ist richtig. Ne? So. Genau deswegen hoffen wir, dass sich unser Weg nicht einfach trennt. Durch eine blöde Scheidung oder durch sonst irgendwas. Wir beide machen keinen Urlaub zusammen, aber vielleicht ist für manche Menschen dieser Podcast Urlaub. Vielleicht sagt er nach dem Urlaub, ich trenne mich von diesen beiden, aber das hoffen wir nicht. Nein. Deswegen war das wieder eine erquickende Stunde mit Bäckerfaust, ihrem Musikmagazin, mit Ronny und Elias. Und wir hatten wieder beide viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Ja, und dass der Podcast weiter geteilt und bewertet wird im Netz überall, dass man auf bäckerfaust.wordpress.com vielleicht auch mal einen Kommentar abgibt, dass man bei iTunes mal bewertet, dass man uns einfach unter superheißerscheiß@gmail.com ein bisschen was schreibt, was einen stört, gerne auch Hassmails und so. Wir oder vielleicht auch einfach mal einen Urlaubsbericht. Oder so. 3 Seiten reichen aus. Urlaub. Ja, nicht so viel. 3 Seiten und ein paar Bilder. Da würden wir uns ja drüber freuen. Ja, ich würde sagen, wir zwei sehen uns nach deinem fulminanten 8 Wochen Urlaub. Und ich erzähle dir mehr darüber. 8 Wochen Ballermann. Ahoi, ja, ahoi. Deswegen das letzte Lied von Peter Wackel. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Das letzte Lied habe ich ja versprochen für die Leute da draußen, weil vorhin das Spiel leider so abrupt enden musste. Hier reiche ich einen Sommerhit nach. Ab geht's in die Copacabana mit Samba!